Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 459. Es war einmal. Nach einer nervenaufreibenden Rios-Wochensicht komme ich jetzt zu einer vielleicht etwas ruhigeren Uncast. Ja, mit den Themen heute OnePlus 7. Ja, da gibt es einiges zu sagen und wieder einiges an News natürlich, Community, mal gucken, wie weit wir heute kommen und die App der Woche, ein Spiel, das es verdient hat, nach so langer Zeit endlich mal erwähnt zu werden. Gut, in der Rios OneSicht habe ich ja mich ausgiebig mit dem Thema Desktop Computing befasst, Linux beziehungsweise die verschiedenen Plattformen, hat also nichts mit dem Desktop Modus zu tun, das ist immer noch angesetzt für nächsten Monat. Ja. Und im Uncast wollte ich mich heute konzentrieren auf ein neues Gerät, das vorgestellt wird. Am 14. Mai wird es präsentiert, aber man hat schon mal bei OnePlus etwas durchsickern lassen. Ja. Es war ganz lustig, auf Twitter wurde eine Ankündigung gemacht für die Ankündigung. Ja, und die Ankündigung ist dann erfolgt und hat es angekündigt für den 14. Mai, das Gerät. Super. Also jetzt langsam, ne? Gut. Ist gut. Was man bisher weiß, ist, dass das OnePlus 7 Pro jedenfalls ein tolles Display haben wird. 90 Hertz Framerate wird es haben, auch ein ausfahrbare Selfie-Kamera, das heißt kein Notch auf dem Gerät zu entdecken, so scheint es zu sein. Und ja, hört sich ja schon mal gut an. Wie gesagt, mehr wird natürlich am 14. Mai dann eben zu lesen sein. Aber man hat leider auch noch was anderes in Erfahrung gebracht, was ganz und gar nicht so toll ist. Meiner Meinung nach ist das ein böses, böses Zeichen. Denn OnePlus verabschiedet sich von der Günstigpreispolitik und hat damit natürlich einen der großen Vorteile aufgegeben. Und ich glaube nicht, dass die Kundschaft von OnePlus ein 90 Hertz Display für wichtiger empfindet als ein günstiger Preis, der den anderen Anbietern das Fürchten lehrt. Der zu erwartende Preis, beziehungsweise eigentlich der fast sichere Preis, ist keine Einschüchterung mehr für die anderen, sondern mehr so eine Genugtuung vielleicht. Ja, seht ihr? Die Preise gehen überall nach oben. Es ist sehr, sehr, sehr schade. Und das spielt aber natürlich auch wieder so Firmen wie Honor sehr wohl ins Wasser. Denn ich habe ja gesagt, für die Leute, die jetzt noch schwanken, ja, eventuell OnePlus mal abwarten, das hat sich jetzt erledigt. Weil es keine Konkurrenz mehr darstellt, preislich gesehen, zu den Geräten von Honor beispielsweise. Und auch nicht von Xiaomi. Das OnePlus 7 Pro soll in der Version mit 8 GB RAM, 256 GB Storage für 749 Euro verkauft werden. Das ist nicht so teuer wie jetzt zum Beispiel ein Samsung Galaxy. Das Honor View 20 ist schon jetzt einige Monate auf dem Markt, bietet ebenfalls 8 GB RAM mit 256 GB Storage für 649. Das heißt 100 Euro weniger. Zu erwarten ist, dass zu dem Zeitpunkt, wenn das OnePlus 7 erscheint, das Honor View 20 vielleicht sogar nochmal im Preis gesenkt wird. Vielleicht 50 Euro. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass es teuer ist. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir immer weiter an diese Schwelle kommen, wo dann auch es keine Rolle mehr spielt, wie gut ein Gerät ist. Denn bei diesem Preis wird angefangen, brauche ich das? Brauche ich diese Leistungsdaten denn wirklich? Und dann ist es meistens vorbei mit den ganzen Vorteilen, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wisst ihr, das ist so, dass so ein Preis-Leistungs-Verhältnis funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn eine magische Grenze überschritten ist und die Hersteller, klar, versuchen natürlich diese magische Grenze immer weiter nach oben zu schieben. Möglicherweise funktioniert das für einzelne Firmen, beispielsweise eben Samsung. Die können das durchaus machen. Apple macht es seit vielen Jahren so. Aber Firmen wie OnePlus können das nicht machen. Das hat man auch gesehen, was Google zum Beispiel probiert hat mit den Pixel-Geräten. Nach dem günstigen Nexus wurde erwartet, dass es jedes Gerät, was danach kommt, ein Kampfpreis wird. Und dann auf einmal kommen die mit Normalpreisen. Geht nicht. Geht nicht. Das ist so, wie wenn jetzt ein Dacia, Entschuldigung, dass ich jetzt die Automarke sage, ist mir auch egal, dass jetzt ein Dacia Duster auf einmal 35.000 Euro kostet. Nein, denn will man für 15.000, 17.000 Euro haben, maximal, ja, oder überhaupt, man verbindet Dacia dann mit, ja, so unter 12.000 Euro Autos, ja. Also Leute, das ist genau das, was ich meine. Man kann das nicht mehr machen, das ist vorbei, der Zug ist abgefahren, ja, und das ist auch richtig so, denn ich erwarte auch keinen Porsche, einen neuen Porsche, ja, für den Preis von einem Duster. Das erwarte ich ganz einfach nicht und das ist auch durchaus okay so. Ja. Schlimmer ist aber das tatsächlich im Smartphone-Bereich, weil es da keine technischen Differenzen mehr gibt. Also die Leistungsdaten, man stelle sich mal vor, der Dacia Duster hätte die gleichen Leistungsdaten wie ein Porsche Cayenne. Ja? Dann kann der Porsche Cayenne 100.000 Mal besser verarbeitet sein. Das interessiert keinen Pups mehr. Da würden die Leute durchdrehen. Wow, das ist ganz klar das da. Ja? So ist es. Und jetzt, genau so ist es hier auch. Ja? Es wird natürlich im Autobereich niemals passieren, weil es einfach technisch nicht möglich ist. Hier ist es wohl technisch möglich und das zeigen auch Firmen eben wie Huawei, Honor, Xiaomi, die zeigen, dass es technisch eben doch möglich ist. Und Oppo habe ich ja noch gar nicht genannt. Gut, Oppo ist bei uns nicht groß bekannt, aber Oppo, die werden auch noch Geräte raushauen, dass denen die Ohren schlackern. Ja? Okay, es gibt noch eine Version da mit 12 GB RAM und 256 GB Storage für 819 Euro. Okay, 10 Euro Preisdifferenz soll es wohl geben also in Europa. Ja. Das heißt, wir können wahrscheinlich dann sagen, okay, 759 und 829. Das ist natürlich zu teuer für ein OnePlus, ganz klar. Wir haben aber noch das andere OnePlus, also das ohne Pro. Ja, das wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach eine Notch haben, also keine ausfahrbare Selfie-Kamera. Stattdessen wieder eine integriert. Da wird dann der Preis entsprechend natürlich günstiger sein. Ja. Da wird noch spekuliert, ja, dass es da eine 6 GB Version geben soll. Aber auch hier das ist noch unklar, das ist wie gesagt nur Spekulation. Und man spekuliert da auch über den Preis von etwa 600. Moment. 699, glaube ich, war das. Genau, ja, genau. Aber naja, also mit 6 GB RAM, wie gesagt, 6 GB, 128 GB RAM. Also wie gesagt, das ist noch ein bisschen in den Sternen. Auch was das dann für Leistungsdaten hat, das Gerät, wo sich unterscheidet mit dem gegenüber dem OnePlus 7 Pro, das wird sich dann auch zeigen. Ja, Leute, also das ist langsam, ne? Es war einmal die guten Preise. Die Preise gehen immer weiter hoch und ich höre im Bekanntenkreis, dass die Leute dann nicht mehr bereit sind, dafür so viel Geld auszugeben. Und das wird mittelfristig eine große Konsequenz haben. Mitunter auch so, dass die Karten unter Umständen wieder neu gemischt werden, was die Systeme betreffen. Weil wenn ich mir kein aktuelles Top-Gerät mehr im Android-Bereich kaufen kann, dann brauchst du ja auch kein aktuelles Top-Gerät mehr im Apple-Bereich zu kaufen. Und siehe da, dann sind auf einmal die Preise durchaus wieder erschwinglich, wenn ich das Vorjahresmodell nehme von Apple. Ja. Zumal es da auch noch, was man ja deutlich sieht, auch sehr große sogenannte Incentives gibt, ja, von verschiedenen Firmen, ja, wo dann auch die Geräte entsprechend günstig rausgehauen werden. Möglicherweise wird hier auch darauf spekuliert, dass diese Geräte mehr mit Verträgen gekoppelt verkauft werden, wo es dann eh kaum noch eine Rolle spielt. Das heißt also, dass die Geräte eh nur 1 Euro kosten werden, auch diese OnePlus 7 Pro, ja, dass die eben auch nur 1 Euro kosten, ja, schön, mit einem Vertrag, der dann eben 40 oder 50 Euro im Monat kostet. Das geht natürlich so nicht, ja. Deswegen ist das meiner Meinung nach eine Milchmädchenrechnung. Denn ich sehe da keine wirklichen Vorteil drin mit einem Vertrag, wenn der Vertrag am Schluss so teuer ist, dass ich noch mehr zahlen muss effektiv, als hier das Gerät ohne Vertrag auf einmal zu kaufen. Ja. Zumal da auch das dann noch gebrandet ist in aller Regel, also zum Beispiel Telekom macht nur gebrandete Geräte, das heißt, wenn ihr ein Gerät mit Vertrag von der Telekom kauft, ist das Telekom gebrandet, fertig, da kommt ihr nicht drum herum. Ähnlich dürfte es auch bei Vodafone aussehen, die haben das ja auch mal offiziell gesagt, bei uns wird es niemals ein nicht gebrandetes Gerät mit Vertrag geben, Punkt, aus, Ende. So. Und damit seid ihr natürlich auch auf die Gnade von den Netzherstellern angewiesen. Ja, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich habe übrigens sogar probiert, das Honor View 20 mit Vertrag zu bekommen, weil ich mir das bei dem mal durchgerechnet habe und wenn ich dann, ja, den Vertrag, okay, dann könnte das ja hinhauen. Und es gab nicht einen einzigen Anbieter, der das Honor View 20 mit 8 GB, 256 GB mit einem Vertrag angeboten haben. Die haben alle nur die 6 GB Version im Sortiment gehabt. Alle. Und da seht ihr, wo das Problem ist. Ja, ein iPhone werdet ihr bei allen möglichen Anbietern für 1 Euro bekommen. Das letztes Jahr iPhone, ja. Aber ein OnePlus 7 Pro nicht. Da müsst ihr gucken, wo es das überhaupt gibt. Und da habt ihr dann wesentlich weniger Auswahl. Ja. Ihr könnt ja nicht sagen, ja, ich geh dort und dorthin und hol mir das Gerät, fertig. Ja. Sondern wenn ihr Glück habt, findet ihr es irgendwo bei einem Anbieter und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, habt ihr Pech gehabt. Stellt euch mal vor, das Teil gibt es nur bei, was weiß ich, bei XYZ, ja, und die Firma XYZ hat aber nur Verträge mit maximal 44,1 Kilobit Sekunde Übertragungsrate. Das ist Realität, Leute. Das ist Realität. Moment, bin ich jetzt zwischeneinander. Megabit natürlich, ja, klar, Megabit. Das ist nicht das, was ihr an Standards kennt, ja, wenn ihr einen normalen Vertrag zum Beispiel bei der Telekom abschließt, habt ihr theoretisch, je nachdem wo ihr seid, in den Ballungsgebieten bis zu 500 Megabit. In der Regel könnt ihr aber zwischen 100 und 200 Megabit veranschlagen. Ja. Aber die sind bei den Drittanbieterverträgen ja prinzipiell ausgeschlossen. Also da könnt ihr gar nicht, selbst wenn ihr beim besten Empfang im Ballungszentrum, wo die anderen euch mit ihrem 500 Megabit wegbrutzeln, ja, könnt ihr dort dann eben die maximal mögliche Grenze, die für euren Vertrag festgelegt ist, maximal erreichen, wenn alles 100% klappt. Und das ist erbärmlich. Und ich weiß nicht, wie es aktuell ist bei verschiedenen Anbietern. Es gibt auch Anbieter, die zum Beispiel dann gar nicht switchen ins LTE-Netz, sondern im 3G-Netz bleiben, was dann auch dazu führt, dass ihr an vielen Stellen gar keinen Empfang habt, wo der andere Mensch mit dem unlimitierten Vertrag original von dem Anbieter dann ganz normal telefonieren kann, Daten schaufeln kann, während ihr mit 3G gar keine Netzverbindung bekommt. Ja, weil da keine LTE-Antennen benutzt werden. So sieht die Realität aus. Und deswegen muss man da aufpassen. Das heißt, man braucht ein Gerät, wo es bei jedem Anbieter, wo es bei jedem Distributor gibt. Und das sind eben nicht diese Exoten. Das sind nur die, das ist Samsung, das ist Apple, ja, und vielleicht noch die Mainstream-Modelle von Huawei. Aber auch da, ich habe auch da geguckt, als das Mate X rauskam, wenn es irgendeinen Anbieter gegeben hätte, der das Mate X mit Vertrag mir verkauft hätte, hätte ich mir ein Huawei Mate 20X geholt. Ja, dieses Gamer-Handy. Hätte ich sofort geholt. Gab's aber nicht. Und das sind die Probleme, die Firmen eben bekommen werden, wenn ihre Produkte zu teuer sind. Wenn es die Leute nur noch mit Vertrag kaufen können, aber es keinen Anbieter gibt, der dieses Handy mit Vertrag anbietet. Ende. Habt ihr Pech gehabt. Ja, und das werden die Firmen früher oder später noch begreifen. Diese kleinen Firmen, die können nicht in der Liga von Samsung mitspielen, wenn es darum geht, Kunden über Subventionshandys zu ködern. Das wird nicht funktionieren, weil die Firmen diese Handys nicht ins Sortiment nehmen für die Subvention. Ganz einfach. Und sind wir auch mal ehrlich, das sind prozentual, wie hoch sind der Prozentanteil des Marktes von OnePlus-Geräten beispielsweise? Das ist verschwindend gering. Ja. Und ist doch klar, dass da ein Geschäft sagt, okay, warum soll ich mir da jetzt ein Handy ins Geschäft legen mit Subventionierung, das ich vielleicht hier alle Monat einmal verkauft, dann nehme ich doch lieber das Gerät von bekannter Marke XYZ und das verkauft sich am Tag 5-mal. Ist doch klar. So sieht die Sache aus. Okay. Wie auch immer, am 14. Mai wird dann OnePlus eben leider neue Wege gehen und ich bin schon ein bisschen enttäuscht von OnePlus, dass sie jetzt tatsächlich diesen Weg eingeschlagen haben, wo man eben mit den teuren Marken konkurrieren will. Wie gesagt, ich werde nochmal abwarten, aber wisst ihr, selbst wenn das OnePlus 7 ohne Pro jetzt der absolute Preishammer wäre, das Gefühl bleibt, dass ihr zweite Klasse seid. Bisher gab es dann immer nur ein OnePlus. Ja? Und das wird auch für Unzufriedenheit bei den Leuten sorgen. Ich würde auch nur ungern so eine abgespeckte Second-Class-Version von einem neuen Gerät holen. Ja? Da hätte ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Dann noch lieber das Top-Modell von Honor, das weniger kostet und mindestens genauso gute Leistungsdaten hat. Ja, warten wir ab, wie das Honor 20, also nicht das View 20, sondern Honor 20, wenn das rauskommt, was das bietet. Und dann werden wir mal sehen, wie es da aussieht. Oder, wie gesagt, Xiaomi gibt es auch noch, Oppo gibt es noch, OnePlus bewegt sich da auf sehr dünnem Eis. Und ich befürchte, dass die dann auch bis nächstes Jahr ziemlich einbrechen in dem Eis und mal sehen, wie es dann bei dem nächsten Modell raus passiert mit dem OnePlus 8, ob es da wieder zur Besinnung kommen oder ob sie vielleicht bald den Weg gehen wie LG und Sony. Ja, so sieht's aus. Die haben nämlich jetzt auch Probleme und jetzt komme ich dann auch fließend hier zu den News. LG versucht verzweifelt, Kosten zu sparen bei den Smartphones. Auch LG hat das Problem nicht erkannt, weil LG ja eine große Marke eigentlich ist. Es ist einer der größten koreanischen Marken überhaupt. Egal, wo ihr guckt, Fernsehen, Waschmaschinen, ja, auch bei mir, ja, Waschmaschine. Alles gibt es von LG. Da ist es schwierig, dem Konzern klarzumachen, dem Konzernchef klarzumachen, wir haben da ein Problem mit unseren Preisen von unseren Smartphones. Da sage ich, wieso? Die Waschmaschine kostet auch vierfach so viel wie der No-Name-Billigheimer und die verkauft sich wunderbar. Wieso soll unser Gerät nicht auch vierfach kosten als dieses komische Billigphone da aus China? Ja. Und dann probiert mal so einem Chef zu erklären, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, ja, dass das eben im Smartphone-Bereich ein bisschen anders gelagert ist, der Fall. Ja, das wird eben dann nicht funktionieren. Dann halten diese Firmen an ihren Fantasiepreisen fest, was LG da gewagt hat in den letzten Jahren an Leistungsdaten zu bringen für ein Geld. Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, das war ja schon fast so, so wahnsinnig wie das wie das Google Pixel 3 am Anfang, als es rauskam. Ja. Aber das sagen die schon länger. Oh, und da ist es dann auch nicht mehr wichtig, ob man das von LG erwartet. Niemand erwartet ein billiges Gerät von LG. Deswegen erwartet auch gar niemand mehr irgendwas von LG. So sieht's aus. Für die ist einfach nur das überteuerte Smartphone von einer Marke, die im Handybereich eben nicht groß Fuß gefasst hat. Ja? Wenn sie Samsung hören, dann... Oh, Samsung, ja. Genau, das war doch im Fernsehen. Ja, das Samsung, genau. LG ist nicht im Fernsehen. Also ist es kacke. Ja, willkommen in der wunderbaren Welt des Marketings. Ja, wo ich ja immer drauf gedrängt habe, dass Google auch mal das Heft in die Hand nimmt und ein bisschen Werbung macht. Haben die auch gemacht mal mit dem Pixel, war auf einem guten Weg. Und dann machen die es natürlich mit dem Pixel 3 kaputt mit den Preisen, weil... Die beste Werbung nützt dann auch nichts, wenn sich die Leute das einfach nicht mehr kaufen können und auch nicht kaufen wollen. Wenn die dann sehen, oh, 1000 Euro, nö, mach ich nicht. Ist mir einfach zu teuer. Ja, ganz einfach. Ne? Ja, und jetzt hat LG das Problem, dass sie Kosten sparen müssen. Und jetzt ist etwas passiert, was in Südkorea absolut selten ist. Man lagert die Produktion aus. Nach Vietnam. Also um das mal zu verdeutlichen, was das bedeutet. Die Produktionskosten in Südkorea sind nicht besonders, oder sagen wir mal nicht extrem hoch. Die Leute arbeiten für nicht so viel Kohle. Ja, ziemlich lange. Die opfern sich da ziemlich auf. Ich habe letztens einen Bericht im TV gesehen, über das Volksverhalten der Südkoreaner, das auch von der Regierung natürlich gestützt wird und natürlich auch erwartet wird. Nicht so, dass, also Südkorea ist ja eine Demokratie, ganz klar, aber die Mentalität ist dort, du arbeitest für die Gesellschaft, bis du tot umfällst. Ja? Und das ist nicht übertrieben, das ist eher noch untertrieben. Das fängt schon im Kindergartenalter an und das zieht sich komplett das ganze Leben durch. Ja? Arbeit, Arbeit, Arbeit, Produktion, Produktion, Produktion und fertig. Und übrigens nur deswegen konnte dieses kleine Fleckchen Erde auch so massive Firmen herausbringen. Samsung, LG, HTC, ja, und so weiter. Da kracht es. Ja, die müsst ihr euch mal vorstellen, dieses winzige Land, ja, ist verantwortlich für die Technik fast des gesamten Planeten. Ja. Und das ist schon ziemlich heftig. Die Chinesen bieten da jetzt Paroli, ja, klar, langsam kommen die, aber man sieht jetzt die Probleme, um jetzt bei Südkorea zu bleiben, man sieht jetzt die Probleme oder die Größenordnung, was das bedeutet, wenn eine Firma wie LG auf einmal von Südkorea seine Produktion verlagert nach Vietnam. Ja, das ist so, wie wenn China seine Produktion, weil es zu teuer ist, in China zu produzieren, auf irgendeinen anderen Staat ausweiten würde oder auslagern würde. Ich weiß nicht, ob es da was gibt. Bestimmt gibt es auch noch jemand, der günstiger produziert als China. Ja. So diese Größenordnung ist es ungefähr. Und das ganz einfach aus dieser Verzweiflung heraus, weil man nicht mehr Verluste schreiben will, so hohe. Und jetzt probiert man es offenbar aus diesen Dingen. Aber das Komische ist ja, wenn man ein Gerät teuer verkauft, heißt es ja noch lange nicht, dass man mit dem Gerät Gewinn macht. Man gewinnt, macht erst dann Gewinne, wenn man auch entsprechend Stückzahlen verkauft. Deswegen kann eine Firma, die zum Beispiel ein Gerät rauspfeffert für einen unglaublich niedrigen Preis, unter Umständen viel, viel mehr Gewinn machen, als eine Firma, die wenige Telefone für viel Geld verkauft. Ja, so ist halt so in Marktwirtschaft, ne? Ja, manchmal ist eben Quantität doch besser als Qualität. Ne? Obwohl man da auch nochmal streiten kann drüber, wegen der Qualität vom LG. Also, und jetzt ist LG tatsächlich an diesem Punkt. Das wird auch in Südkorea durchaus für Aufmerksamkeit sorgen. Ich glaube nicht, dass die Regierung dort sehr erpicht ist davon. Die werden da sicherlich nicht erfreut sein. Und ich möchte noch gar nicht dran denken, was das für LG möglicherweise für Auswirkungen noch hat. Vielleicht bewerte ich das auch einfach zu hoch. Und möglicherweise, wenn die Regierung dann die Verkaufszahlen von LG Smartphones erfährt, werden die das wahrscheinlich dann auch nicht mehr weiter als wichtig erachten, denn sind wir mal ehrlich, LG spielt bei den Smartphones schon lange gar keine Rolle mehr. Also, keine Ahnung. Die machen die Smartphones eigentlich nur noch, damit sie ein Smartphone im Sortiment haben, damit die sagen können, hier, ne, wir haben auch ein Smartphone. Und anscheinend ist es jetzt egal, ob das in Vietnam produziert wird oder in Südkorea. Sony wird nicht lachen, wenn die das lesen, was jetzt hier LG passiert ist. Denn so ungefähr in der gleichen Liga wie LG spielt ja Sony mit seinen Smartphones. Nämlich am Rande der, Unkenntlichkeit. Also ja, es gibt ein Samsung-Smartphone, das weiß man, aber mehr auch nicht. In den USA haben die ja mit ihren Geräten eh nie Fuß gefasst. Es gibt kaum Anbieter, die Sony-Smartphones verkaufen, auch kaum Geschäfte, die das verkaufen. Im Gegensatz zu Europa ist auch in den USA ein unsubventionierter Verkauf nicht ganz so häufig. Die Netzanbieter sehen keine Notwendigkeit, irgendein Sony-Gerät ins Sortiment zu nehmen. Von daher ist Sony fast nicht vertreten auf dem amerikanischen Markt und nur extrem schwach vertreten auf dem europäischen Markt. Und damit sind natürlich die beiden Hauptmärkte weg. In Japan mag Sony durchaus eine Rolle spielen mit seinen Smartphones. Der Markt alleine ist eben nicht ausreichend, zumal der ja auch sehr hart umkämpft ist und dort immer mehr Geräte von anderen Anbietern, auch wieder zum Beispiel von Samsung, ja, dann Fuß fassen. Und deswegen hat ja über Sony so die Pleite der Mobilsparte schon immer wie so ein Damoklesschwert über ihn geschwebt. Und jetzt scheint sich das zu verdichten, was ich auch schon befürchtet habe. Es sieht so aus, also es verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Mobile Division wohl entweder extremst zusammengestrichen wird oder sogar ganz die Produktion von Smartphones einstellt. Die Firma ist nicht mehr bereit, die großen Verluste durch die Smartphones zu tragen, ja, die eben für die Mobile Division da erwirtschaftet worden sind, und sucht jetzt nach Lösungen die wohl naheliegendste Lösung ist, dass man die Produktion eben einstellt. Und deswegen auch hier bei Talk Android, nicht alleine bei Talk Android, die Spekulation darüber, dass eben die Mobile Division bereits schon auf dem Schlachthof ist und jetzt auseinandergenommen wird. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, ja, auch bei Sony ist dieses Mobilgerät, dieses Smartphone nur noch im Sortiment, damit eben Sony ein Smartphone im Sortiment hat. Und bisher wurde das immer getragen als Prestigeobjekt. Aber mittlerweile dürfte auch den Vorständen klar sein, dass ein Sony-Smartphone keineswegs mehr das Prestigeobjekt ist. Die Leute schmunzeln da höchstens noch. Ich finde es übrigens auch etwas schade. Diese Sony-Smartphones hatten immer sehr viel Potenzial. Damals, noch vor einigen Jahren, waren die auch führend in der Stromspartechnologie. Das hat sich natürlich jetzt auch deutlich wiederum gedreht. Dennoch sind, von den Anfängen her ist es eigentlich, vom Grundkonzept her sind die eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die verschlafen natürlich einen Trend nach dem anderen. Ja, wenn man sich die Geräte anguckt, dann sehen die immer noch so aus, als ob die aus dem Jahr 2012 kämen. Ja, und das ist halt nicht mehr machbar. Ja. Schön, wenn man sich gegen Trends stellt, wie zum Beispiel ein Trend gegen einen Notch oder so, aber da muss man dann auch eine entsprechend große Firma sein. Ja, dann kann man sowas machen. Die anderen Leute sehen nur, ja, warum ist denn da oben 10% vom Gehäuse, warum ist denn da nur ein schwarzer Rand, warum ist da nur ein schwarzer Block da oben zu sehen, was soll das, was ist das, ja, und dann war's das, ja. Da hat Sony einfach nicht die Macht zu sagen, hier, ne, wir haben für alle Leute, die den Notch hassen, haben wir das Gerät, weil es sind halt dann noch andere Sachen vorhanden. Wenn Samsung das machen würde, demonstrativ, ja, hier, dann würden sicherlich auch das einige Leute kaufen, aber Sony kann das nicht machen. Die haben ein paar Geräte und die müssen das für den Mainstream-Bereich machen, wenn sie das verkaufen wollen. Das haben sie die ganze Zeit eben wohl nicht gemacht oder haben den Mainstream falsch eingeschätzt und das war's dann. So geht es nicht. Ja, das Business ist knallhart. Ja. Alexas Leuchtsignale, um jetzt zum ganz anderen Thema zu kommen, die habt ihr euch bestimmt auch schon mal gefragt. Achtung, jetzt ist sie ist wieder angegangen. Darauf habe ich leider keine Antwort. Ja, darauf habe ich auch keine Antwort. Ja, okay, aber... jedenfalls Amazon Echos Leuchtsignale, das ist vielleicht besser, so genau. Die sind immer sehr mysteriös. Verschiedene Farben, verschiedene Pulsfrequenzen, an verschiedenen Stellen leuchten da Dinge auf. Wollt ihr nicht auch mal wissen, was das zu bedeuten hat? Ehrlich gesagt, auch für mich waren manche Leuchtsignale durchaus kurios und ich wusste nicht, was bedeutet das jetzt. Eigentlich. Es gibt bei Android Sentinel eine schöne Zusammenstellung, die lasse ich auch verlinken. Da könnt ihr mal alle möglichen Leuchtaktionen dort sehen. Also das ist ja so ein meistens blauer Ring, ja. Und der kann auch die Farbe verändern. Und je nachdem sagt er euch über verschiedene Sachen was. Ganz interessant möchte ich nur mal darauf hinweisen, habt ihr schon mal, wenn ihr anfangt zu sprechen, ja, also das Gerät aufweckt durch das Buzzword, dann seht ihr, dass hier der Ring angeht und an einer Stelle ist der Ring heller als an den anderen Stellen. Und der zeigt euch dann an, aus welcher Richtung er eure Stimme hört. Ganz interessant, der ortet also eure Position im Raum anhand eurer Stimme und setzt dahin das Licht. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn ihr zu mehr Leuten auf der Couch sitzt, ja, und das Gerät steht zum Beispiel in der Mitte und jemand gibt einen Befehl und dann zeigt er an, wer hat jetzt den Befehl gegeben. Ne? Das ist interessant. Kann natürlich auch durch Schallreflexionen auch verfälscht werden. Wenn ihr das Teil zum Beispiel nah an der Wand habt, kann das sein, dass das angezeigt wird, dass ihr von der Wand her gesprochen hättet, ja, weil eure Schallwellen vom Sprechen reflektiert werden an der Wand und wenn die dann dort stärker sind, wenn ihr zum Beispiel eine stark reflektierende Wand habt und ihr geht etwas weiter weg von dem Gerät, dann ist die Schallwelle, die durch die Wand kommt, stärker als die Schallwelle, die von euch direkt kommt, weil die hier an der Wand noch eventuell gebündelt wird. Ja, Und aber ist es faszinierend, dass euch Amazon orten kann? Das hört sich so schlimm an, ne? Also, dass der Echo euch orten kann, wo, von wo ihr aus sprecht. Ja? Ist nicht schlimm, aber interessant. Gut, noch viele, viele andere Sachen, was diese Lichter anzeigen. Und das Ganze ist hier aufgelistet in einer schönen Tabelle, wo ihr dann endlich mal sehen könnt, was bedeutet es. Dass das nicht mehr kommuniziert wird, ist ja eigentlich schon schlimm genug. Schade. Harry Potter Wizards Unite. Das war auch angesprochen worden, kurz in der Community. Ja, und da hat es dann geheißen, naja, wenn es besser ist als Pokémon Go, ne, oder wenn es anders ist. Also, mal ganz klar. Also zunächst mal, Harry Potter Wizards Unite ist Pokémon Go im Harry Potter Universum. Fertig. Ein bisschen adaptiert ist es natürlich, grafisch anders da. Es spielt ja, wie gesagt, im Harry Potter Universum. Ein paar Kleinigkeiten wurden da verändert, zum Beispiel die Pokestops sehen ja alle gleich aus, nicht so die Harry Potter ja, Punkte, ich glaube, das sind solche Inns, nennen die sich, also so, so Kneipen, ja, also Inns, ne, ja, oder, ja, kann man so übersetzen, Hotels wäre falsch da, ja, interessant, im Harry Potter-Universum tauchen tatsächlich viele Kneipen auf. Ne? Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Und genau so sieht es dann eben auch aus. Alles voll Kneipen, nämlich alle Pokestops, ja, sind dann diese Inns. Und das seht ihr auch daran, dass die verbandelt sind, denn die Stops und die Arenen sind 1:1 übernommen. Das heißt, bald werden Pokémon-Spieler an den entsprechenden Pokestops vielleicht auch auf Harry Potter-Spieler treffen, die das Ganze eben als Inn angezeigt bekommen und nicht als Pokestop. Faszinierend, aber nichts Neues. Auch bei Pokémon Go war das schon mal so. Nämlich da haben die damals alle bestehenden Ingress Points genommen dafür und das wurden dann Pokestops. Mittlerweile sind natürlich sehr viele Pokestops hinzugekommen, was eben jetzt auch diesem Harry Potter Wizards Unite zugutekommt. Dann kann man noch die Frage auf, ja, warum dauert denn das so lange? Vaporware oder was? Ja, nee, also Pokémon Go hat auch Jahre gebraucht, bis es entwickelt wurde. Das ist kein Game, auch selbst wenn man jetzt hier schon eine Grundlage hat, das ist kein Game, das man von heute auf morgen machen kann. Allein schon die Serverskalierung wird ein Problem sein, weil das Thema wird sein, beim Pokémon Go-Start waren monatelang die Server teilweise gar nicht oder nur schlecht erreichbar. Das hat sehr viele Spieler extrem frustriert, die dann auch einfach gar nicht mehr weitergespielt haben, weil die gesagt haben, ich lasse mich ja nicht verkohlen hier. Ja. Ich laufe nicht 20 Kilometer durch die Stadt und stelle dann auf einmal fest, ja, und denkt jetzt nicht, man kriegt keine 20 Kilometer beim Herumlaufen der Stadt zusammen. Ich habe da schon ein bisschen mehr zusammengekriegt bei Pokémon-Spielen. Kommt dann auf einmal an eine Arena und dann kann man sich nicht einwählen, ja, und am Raid teilnehmen oder was, oh, weil man keine Netzverbindung hat, beziehungsweise eben keine Serververbindung. Netzverbindung braucht man ja auch noch. Und so kommt es dann eben vor, ne, dass man oftmals nicht spielen konnte. Das hat sich natürlich gebessert, zum Glück. Da habe ich auch immer drauf gehofft, ja, hoffentlich hören jetzt mal ein paar Leute auf, dieses Spiel zu spielen. Ich will jetzt endlich mal vernünftig zocken können und das hat sich dann auch irgendwann gezeigt. Trotzdem spielen noch so viele Leute Pokémon Go, dass bei Events sogar in kleineren Orten immer an diesen Brennpunkten, Arenen beispielsweise, ja, genug Leute zu finden sind, um da auch zu zocken. Ja, ganz zu schweigen der in den Städten, da ist immer noch die Stadtmitte, die Brennpunkte von solchen Poketreffs, ja, sind immer teilweise vollgestopft, was da dann an diesen Event-Days herumläuft, das ist unfassbar. Es ist immer cool, wenn man da dann sieht, so wenn hunderte von Leute da stehen auf ihr Smartphone starren, Leute, die da davon keine Ahnung haben, die denken, okay, jetzt ist die Gesellschaft am Ende, jetzt ist es passiert, es ist vorbei, wir haben verloren, ja. Da weiß ich das eben Pokémon-Spieler. Ne? Das ist schon lustig. Ja, und jetzt will eben Niantic hier ja auch so einen Hype produzieren. Wenn das von Erfolg gekrönt ist, ja, dann müssen die Serverskalierung diesmal wesentlich besser machen. Ja. Weil jetzt sind die Pokémon-Spieler unterwegs, plus dann noch die Leute, die jetzt neu anfangen, Harry Potter zu spielen. Ja. Gut, die Ingress-Spieler gibt es auch noch, aber das sind von der Anzahl her so wenige, dass man das vielleicht jetzt nicht unbedingt mit reinrechnen muss. Aber auch die werden sauer, wenn Harry Potter Wizards Unite startet und weder Harry Potter noch Pokémon Go noch Ingress funktionieren mehr. Weil die Server total überlastet sind. Das geht also nicht. Da muss etliches gemacht werden. Da müssen riesige Serverparks gebaut werden. Ungelogen zum Start von Wizards Unite. Da muss natürlich auch die Software angepasst werden. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass ich mit der Qualität der Software von Niantic bei Pokémon Go alles andere als zufrieden bin. Ja? Und von daher seht ihr auch, wie schwierig das ist, so eine App so zu programmieren, dass auch das Missbrauchspotenzial geringer gehalten wird, weil, ja klar, man könnte viele Sachen offline machen, im Gerät machen lassen, damit wäre jede Menge Probleme wären da dann damit gebannt und man könnte auch die Server entlasten und alles. Ja? Nur das Problem ist, dass dann ist das Game manipulierbar, deswegen hat Pokémon Go beispielsweise so gut wie gar keine essentiellen Bestandteile des aktuell laufenden Spieles im System, auf dem Smartphone, sondern das läuft alles über den Server. Alles. Ja, ihr habt praktisch nur noch die Grafik und die GPS-Ortung im Gerät. Alles andere ist auf dem Server. Ja? Und wenn man das anders macht, dann könnte man zum Beispiel mit Betriebssystemmonitoren patchen und dann, ja, was weiß ich, auf einmal, ne, 1 Million Münzen oder so, zack. Und dann müsste man wieder jede Menge andere Sicherheitsvorkehrungen eintreffen. Das war der Firma einfach zu heikel und so ähnlich wird es auch bei Harry Potter Wizards Unite sein. Denn auch hier wird das alles über den Server laufen und damit eben nicht manipulierbar sein, aber eben massiv abhängig sein von der Netzverbindung und von der Serververbindung. Ist da auch irgendwo nur ein kleines Problem? Bam. Das war's dann. So. Dann natürlich die Grafiken. Man erwartet ja auch ein bisschen was von der Lizenz. Niantic hat den Zuschlag ja im Prinzip nur deswegen bekommen, weil die bei Pokémon gezeigt haben, Mensch, die Lizenz, die wird auch technisch gut verarbeitet. Und ja, ich weiß, da gibt's unterschiedliche Aussagen, auch wenn ich mit der App-Qualität nicht einverstanden bin. Spielerisch ist das ein absolut geiles Game, das mich noch nach Jahren immer dazu bringt, täglich rauszugehen und Pokémon zu zocken. Ja? Das hat noch kein anderes Spiel geschafft. Ja? Ich möchte das sogar, was die Langzeitmotivation anbetrifft, bei mir auf eine Stufe mit GTA stellen. Nur GTA hat es über so einen langen Zeitraum geschafft, mich bei Laune zu halten und das soll schon was heißen. Normalerweise ist bei mir ein Spiel in 1 bis 2 Wochen abgehakt. Ja, will ich nicht mehr. Ende. So. Und das wollen die natürlich mit Harry Potter Wizards Unite auch machen. Ich bin allerdings auch sehr skeptisch, ob mit diesem Game ein solcher Hype ausgelöst werden kann wie mit Pokémon Go. Pokémon Go war nicht nur ein Momentum, sondern Pokémon Go hatte, und das hatten wohl viele auch unterschätzt, eine riesige Fanbasis, die seit 20 Jahren, jetzt natürlich über 20 Jahre, damals 20 Jahre, bestand, ja, und die Leute haben nie aufgehört, Pokémon-Fans zu sein. Ja, man hat es vielleicht gedacht, ne, ja, Pokémon ist ja was für Kinder. Nein, Leute. Pokémon war das für die Kinder vor 20 Jahren. Diese Kinder sind heute aber Erwachsene und die mögen immer noch Pokémon, weil Pokémon eben alterslos ist. Ja, so sieht die Sache aus. Von daher darf man das nicht unterschätzen. bei Harry Potter, Wizards Unite, ist auch so eine Sache, auch dieses Franchising hat ja eine lange Zeitspanne hinter sich, zwar nicht ganz so lang wie Pokémon, aber immerhin, und hat ein großes Universum, aber ob das die Leute sind, die rausgehen und dort Aufgaben erledigen, wisst ihr, bei Pokémon war das Ganze, die ganze Story war, man geht in die Welt, fängt Pokémon, lässt die gegeneinander kämpfen, wehrt die auf, sammelt die, ja, und so weiter. Das war ja das ganze Universum. Also nichts anderes war der Anime von Pokémon, nichts anderes war jedes andere Pokémon-Spiel, das jemals rauskam, ja. Und Pokémon ist ja auch als Trading Card Game interessant geworden. Also das heißt, die Pokémon-Spieler, die hatten nie andere, die mussten nie was anderes machen, als das, was sie bei Pokémon gemacht haben. Und das war quasi dann, das Pokémon Go hat das quasi aus dem Anime, aus dem Computerspiel in die reale Welt geholt. Ja, das, was die quasi, die Grundessenz allen Denkens von Pokémon wurde dann in die reale Welt geholt. Bei Harry Potter ist es anders. Die holen zwar Harry Potter in die reale Welt sozusagen, aber bei Harry Potter, die ganze Geschichte, da ist nicht die Aufgabe, dass ihr draußen herumläuft und irgendwelche magischen Geschöpfe findet. Das ist die Aufgabe von Wizards Unite. Aber es war niemals, es gab niemals eine ganze Buchreihe, hunderte von Spielen und was weiß ich, eine Anime-Serie mit unzähligen Folgen, die heute noch neue, wo heute noch neue Folgen produziert werden. Zig Kinofilme, ja, es gibt sieben, oder ja, sieben sind es, glaube ich, Kinofilme, ja. Oder sind es acht, ich weiß nicht genau, es gab ja einen Kinofilm, der gespalten wurde, also ein Band, Harry Potter Band wurde ja zwei gemacht, also ich glaube, es gibt acht Filme, ja. Ich weiß gar nicht, wo Pokémon momentan ist. Also, ich würde mal sagen, es sind deutlich über 20 Filme, ja. Müssten doch sein, also weit über 20 Filme. Mal gucken, List of Pokémon Films. Ja, mehrere Generationen. Also, ich rede jetzt nicht von den Anime-Serien, von den Anime-Folgen. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Nummer gibt, die man zählen kann. So viele Filme, Folgen, wie es da gibt, ja. 21 Filme gibt es jetzt. Der 22. ist angekündigt. Zusätzlich gibt es auch noch den Live-Action-Film Pokémon Detective Pikachu. Dann gibt es noch TV-Specials, Mewtwo Returns, ja, zum Beispiel, und Mastermind of Mirage Pokémon. Dann gibt es noch Kurzfilme und. Also, das, wisst ihr, das Harry Potter-Universum ist im Vergleich zum Pokémon Go-Universum geradezu winzig. Winzig. Und ich weiß nicht, ob da genug Leute Interesse daran haben, eben das so zu machen wie die Pokémon-Spieler, weil ja, das eben im Harry Potter-Universum nichts Normales ist, dass da Zauberer herumlaufen und Kreaturen fangen oder Kämpfe ausfechten mit diesen Kreaturen oder ähnliches und von Kneipe zu Kneipe gehen, um dort irgendwelche Items abzustauben, ja. Aber bei Pokémon war das halt immer die Aufgabe, Pokémon zu fangen. Ja. Also genau die richtige Zielgruppe. Ich glaube, bei Harry Potter haben wir die Zielgruppe mit so einem Spiel doch nicht ganz so hart getroffen. Deswegen sage ich da voraus, nach dem ersten Hype wird es auch abflachen. Ja. Ich kenne übrigens kaum einen Pokémon-Spieler, der jetzt sagt, ja, er wird auch Harry Potter spielen. Nicht, weil die keine Harry Potter-Fans sind, ja. Es sind sogar einige große Harry Potter-Fans dabei, aber die wollen das nicht. Die wollen lieber weiter Pokémon Go spielen, weil es da eben besser dazu passt. Ist so. Gut, jetzt habe ich so lange, ich wollte gar nicht so lange darüber sprechen, sorry. Scoped und Scroogle Storage wird auf 2020 verschoben. Das gibt allerdings keinerlei Grund zum Aufatmen. Ja, bei mir heißt es nur der Scroogle Storage, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Google will den kompletten Speicherzugang zu Android-Geräten sperren, sodass die einzelnen Apps nur noch auf ihr einzelnes Verzeichnis zugreifen können und gemeinsam in einzige Verzeichnisse wo sie die Daten quasi ablegen können. Das heißt, die Entwickler müssen sich entscheiden, okay, mache ich die Sachen für alle verfügbar oder mache ich meine Daten nur für mich verfügbar? Eine Möglichkeit mit einem File-Manager, Daten zum Beispiel hin und her zu kopieren, auch für Backup-Sachen oder Ähnliches, wird es nicht mehr geben, aus Sicherheitsgründen. Das ist ein herber Schlag und wird das gesamte Android-Universum durchschütteln. Offenbar sehen das auch die Entwickler so und die haben jetzt auch etwas Druck ausgeübt auf Google, so dass die das nach hinten verschieben mit diesem Speicher, so dass Android Q zwar alles mitbringt, um die Speicherverwaltung einzuführen, das aber wohl noch verschoben wird bis zur Einführung von Android R, also Android R, in 2020. Das heißt, für Q, Android Q, kann man nochmal durchatmen. Ja, da bleibt die Funktionalität wohl noch erhalten. Und erst bei Android R wird sich dann wohl alles in Rauch auflösen. Wir haben ein absolut geschlossenes System, auf dem wir nichts mehr machen können, außer Google erlaubt uns das. Und das wird wirklich einen heftigen Dogma-Wechsel geben. Ich habe ja schon gesagt, hoffentlich macht mir das jetzt keinen Strich durch die Rechnung, sodass ich überhaupt gar keinen Desktop-Mode mehr vernünftig benutzen kann. Ich hoffe da dann eben, dass Firmen wie Huawei, Honor und so weiter das erst gar nicht mitmachen bei Android R und dass sie sich abspalten sozusagen, dass auf ihren Android-Versionen der Speicherzugriff nach wie vor möglich ist. Gut, also die Entwickler scheinen da wohl genug Druck ausgeübt zu haben, aber zurücklehnen darf man sich nicht. Android ist in Gefahr, wenn dieser Speicher Missbrauch von Google hier tatsächlich stattfindet. Beta für Super Mario Kart ist tatsächlich auch gestartet, allerdings nur in den USA. Wenn ihr es noch nicht wisst, Super Mario Kart kommt tatsächlich auch auf euer Smartphone. Und da sind jetzt eben die ersten Beta-Tests gestartet, was ich ganz cool finde. Aber schade, dass man es hier noch nicht machen kann, wie gesagt, nur in den USA. Und auch dort nur wenige Leute natürlich. Für dieses Jahr ist der Start wohl geplant. Hoffen wir, dass es klappt. Und hoffen wir, dass es ein bisschen besser wird als bei Super Mario Run. Und hoffen wir auch, dass die Versionen mindestens zeitgleich rauskommen für Android und iPhone. Wenn das wieder zuerst für iPhone kommt, werde ich schon genau wie bei Super Mario Run diese App niemals bei mir installieren. Ich bin keine zweite Klasse. Ja, können mich mal. Deswegen war das Spiel für mich auch niemals ein Thema und das werde ich auch niemals installieren. Entweder gleichzeitig oder die verdammt nochmal meistverkaufteste Plattform dann auch als erstes unterstützen und dann ist in Ordnung. Wie gesagt, zumindest zeitgleich. Samsung Galaxy Fold verschoben nach massenhaften Ausfall der Geräte. Ach, was? Ehrlich? Was habe ich denn euch gesagt? Hä? Ja, der Rio hat es mal wieder gewusst. Ach, ich hasse es immer recht zu behalten, denn das Samsung Galaxy Fold ist kaputt gegangen. Wie die Fliegen. Denn es ist tatsächlich so, wie ich mir gedacht habe, mechanisch nicht belastbar. Das heißt, die Tester, vorwiegend Journalisten, hatten eben diese Geräte innerhalb von kürzester Zeit geschrottet. Mit den verschiedensten Sachen. Manchmal haben sie sich auch ein bisschen blöd angestellt, muss ich sagen. Ja, zum Beispiel mit dem Entfernen von dem vermeintlichen Screenschoner. Ja, diese Screenshots-Folie hat ausgesehen, als ob da eben so eine Display-Folie drauf ist, die man einfach abziehen kann. Ja, das hat dann eben einer probiert und hat dann festgestellt, nein, das war die Schutzschicht und da war das Display natürlich kaputt. So richtig kaputt ist dann zerbröseln. Aber was häufiger passiert ist eben, dass zum Beispiel durch das Auf- und Zuklappen die Displays eben einen Defekt bekommen haben, dass da durch die mechanische Belastung die Displays auf einer Seite kaputt gingen, manchmal ging auch alles komplett kaputt, die scheinen auch sehr fragil gewesen zu sein, die Geräte. Also genau so, wie ich es eigentlich erwartet habe. Ich habe zwar nicht gedacht, dass es so eine schlimme Dimension annimmt, aber es war mir klar, ich meine, das sind Journalisten. sollten eigentlich wissen, wie man mit den Geräten umgeht, wenn es Tech-Journalisten sind, das waren sie ja auch, aber stellt euch mal vor, diese Geräte kriegt ein Otto-Normalverbraucher in die Hand, das Ding ist, die werden kaputt gehen am laufenden Band. Also wie gesagt, diese Journalisten, die meisten haben die Geräte schon nach 1 bis 2 Tagen geschrottet. Die Android Central Redaktion hat es geschafft, eine Woche das Gerät zu benutzen und das kaputt ging. Und das war's dann auch. Also für Normalnutzer ist das Ding am gleichen Tag vom Kauf wäre in dieser Form kaputt. Und deswegen hat jetzt Samsung erstmal die Reißleine gezogen und den Termin des Startes verschoben. Wir wollen da nochmal nachbessern, offenbar. Und das kann ich auch gut verstehen. Es ist schon genug Schaden angerichtet worden, dass sie so einen, ich möchte mal knallhart sagen, so einen Schrott an die Journalisten geschickt haben. Ja, die, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass da nicht viel positive Artikel rausgekommen sind dabei. Wobei die auch noch sehr, sehr nett waren beim Schreiben der Artikel. Ja. Ist ja klar, die haben das Gerät ja auch nicht gekauft. Ja, stell dir mal vor, ihr kauft ein Gerät für 1700 Euro und das Ding ist am ersten Tag kaputt, weil es einfach Schrott ist. Da ist aber was los. Ja. Aber die brauchen sich da natürlich nicht aufzuregen. Nur das Gerät ist nicht massentauglich. Das Gerät ist nicht marktfähig. Nicht marktauglich, ganz einfach. Deswegen fand ich die Verschiebung jetzt erstmal richtig. Ob es allerdings jemals massentauglich wird, da setze ich noch ein Fragezeichen dahinter, denn ich halte das für ein konzeptionelles Problem bei diesen faltbaren Geräten. Ich zumindest so diese Art mit diesem Klappen finde ich ist nicht ist einfach vom Konzept her nicht sehr robust. Ja, das wird weiterhin Probleme geben. Ja, und wenn sie dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr halten, ist es zwar schon gut, aber ist nicht das, was ich mir vorstelle von einem robusten Gerät. Also, naja. Okay, Linux on Dex wird mit mehr Geräten kompatibel. Es gibt eine neue Version, wer das noch nicht weiß. Es gibt ja bei Samsung Galaxy einen Dex-Modus bei den meisten Geräten neueren Datums. Und mit diesem Dex-Mode, da kann man so einen Desktop emulieren sozusagen. Oder es ist eine Desktop-Version, so wie der PC-Mode bei Huawei, den ich ja dann auch ab nächsten Monat nutzen werde bei Huawei Honor. Und dafür gibt es aber ein Linux-System, das man sich installieren kann. Also in diesem Modus quasi dann das Linux-System. Und das muss natürlich speziell angepasst sein, aber jetzt gibt es Linux on Dex für noch weitere Geräte. Also zum Note 9, Tablet S4, S9, S10 kommt jetzt auch noch eben ein S5e dazu. Ja, beziehungsweise nein, ursprünglich war es nur für Galaxy Note 9 und Tab S4. Jetzt ist es noch zusätzlich für S9, S10 und S5e. So sieht's aus. Ganz interessant, warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe es in der Wochensicht ja gesagt. Also da drauf Linux zu installieren, keine Ahnung, warum man das machen sollte. Man kann alles auch machen, was man braucht im Desktop-Modus mit diesen Geräten. Kein Problem. Also, der Zug ist abgefahren. Braucht man nicht. Gut, Samsung Galaxy View 2. Dieses komische Tablet, was man so hinstellen kann und auch nicht zusammenklappen kann. Ja. das wird so gern als Präsentationsständer oder sowas benutzt in den Geschäften wohl. Vielleicht deswegen kommt auch jetzt eine zweite Version raus. Die Technikwelt staunt, warum da noch eine zweite Version rauskommen sollte von dem Gerät, das offenbar keiner gewollt hatte. So. Weiß nicht. Ich hätte jetzt auch keine Verwendung dafür, muss ich sagen, aber ja, in den Geschäften kommt das vielleicht gut an als Präsentationsgerät. Ja, warum nicht? Also das Galaxy View 2 wird wohl am 26. April oder wird am 26. ab 26. April wurde ab 26. April bei AT&T angeboten. mit einem Exynos-Prozessor, 7884, 3 GB RAM, 64 GB Storage, Memory Card Slot, 8,1 Android, 12.000 mAh Akku, 17,3 Zoll Display mit 1080p Auflösung. Ihr hört, also die 17,3 Zoll ist schon ziemlich riesig, deswegen ja auch eben entsprechend ein großes Gerät. Warum da nur 3 GB RAM drin sind, 64 GB Storage, das weiß wohl nur Samsung, keine Ahnung. Da macht man ein großes Gerät, das fast so einen großen Bildschirm hat wie, oder so einen großen Bildschirm hat wie ein Desktop-Gerät und dann hat man Leistungsdaten drin, schlechter als ein Handy. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. CAM-Scanner ist ein Beispiel dafür, wie viele Apps ruiniert werden. Ja. CAM-Scanner hat bildschirmfüllende Werbung für einen Dokumentenscanner. Ja, also wenn ihr nicht wisst, was das ist, das kann man also zum Beispiel super nehmen zum Dokumenten einscannen. Mittlerweile geht das auch mit Google Drive und Note Docs, was weiß ich, wie die ganzen Programme heißen. Ja, und sogar jetzt mit der Honor Kamera ist eine schöne Software drin. Ich glaube, bei Huawei Kamera Software ist die auch drin, Dokumentenfunktion, und dann wird das Gerät erkannt, richtig gespiegelt und alles Mögliche, so dass man dann einen schönen Dokumentenscan hat. Ja, nur dass dann auf einmal bildschirmfüllende Werbung auftaucht, das ist natürlich dann das Ende von einer seriösen App. Ganz klar. Und selbst wenn es da eine Pro-Version eben gibt, ist das mehr oder minder eine Nötigung für die Premium-Version. Da braucht man auch gleich gar keine kostenlose Version mehr zu machen. Ja. Es ist einfach dumm. Und entsprechend werden solche Programme dann auch recht schnell von den Benutzern grundsätzlich abgelehnt. Ja. Also das ist einfach eine Gängelei, was man so einfach nicht akzeptieren kann manchmal. Ja. Genau wie jetzt auch der ES-File-Manager. Ja. Der wurde jetzt aus dem Play Store verbannt, weil die so wieder solche Scam-Methoden eingesetzt haben für die Werbung. Also da wurden wieder, sagen wir mal, Klicks produziert von dem Gerät des Nutzers, ohne dass man wirklich geklickt hat. Also haben die quasi das Gerät von anderen Leuten dazu genommen, zu betrügen. Ja. Und das ist natürlich ein Grund für Google, auch diese Apps zu sperren. Und deswegen flogen eben jede Menge Apps raus, eben auch ES-File-Manager. Alle Apps von DO Global sind rausgeflogen. Das sind eine ganze Menge. Ich glaube, wie viel waren es? Etwa 40 Stück müssten das gewesen sein, ja, wenn ich es richtig weiß. Damit ist es schon der zweite Skandal, wo viele Apps eines Anbieters rausfliegen wegen diesem Klick-Skandal. Ich meine, erstmal betrifft es den Nutzer nicht. Also es werden jetzt keine schädlichen Aktionen durchgeführt vom Nutzer. Allerdings ist es natürlich klar, dass das nicht geduldet werden kann, dass eine Firma mit dem Smartphone eines anderen Betrügereien macht, indem es Klicks simuliert, die nie stattgefunden haben. Ne? Und die Geldgier der Firmen ist da schon sehr, sehr fragwürdig. Und fällt es also in die gleiche Riege wie CAM-Scanner. CAM-Scanner sicherlich eben nicht jetzt von einer Sperrung durch Google bedroht, weil das ist nichts Illegales, wenn man seine App komplett ruiniert mit Werbung. Ja. Aber beim ES-File-Manager ist es was anderes. Übrigens, komischerweise ist auch der ES-File-Manager Pro raus, der ja gar keine Werbung nutzt. Ja, also entweder ist das durch die generelle Sperrung von DO Global von Google passiert, oder es ist auch mit der Pro-Version vom File-Manager irgendwas faul. Ja. Was das ist, kann ich nicht sagen. Ich vermute aber ersteres, dass es einfach da die alle Programme dieser Firma, also die Firma komplett rausgeschmissen haben aus dem Play Store. Ja, wie sich das entwickelt, ob das nochmal zurückkommt, wird sich zeigen. Die meisten gehen davon aus, dass es wieder zurückkommt, aber mal gucken. Battery Ring ist eine schöne App, die um das Punchhole oder entsprechend um den Notch, ja, Zusatzfunktionen anbietet. Ja, gerade wenn ihr so ein Punchhole habt, ist es ganz gut. Da wird ein Ring drumherum gelegt und der Ring zeigt euch an, wie viel Akku ihr noch habt. Ja, somit wird quasi diese Stelle da drum noch ein bisschen verschönert. Allerdings guckt die dann auch noch stärker raus. Ja. Ich selbst war zuerst mal positiv überrascht. Ich habe dem Entwickler geschrieben, dass es toll wäre, wenn statt nur Samsung Galaxy S10 auch Huawei und das Honor View 20 unterstützt würden, weil die haben ja auch ein Punchhole. Ich habe zwar dann eine Rückantwort bekommen, ich habe dem auch die Daten geschickt, also so eine Schablone, wo dieser Ring ist, weil der hatte keinen Honor View 20, ja. Und habe dann aber keine Rückmeldung mehr bekommen. Jetzt sehe ich die App, cool, nicht nur für Samsung Galaxy, sondern auch für Huawei Nova 4, Honor View 20 und das neue Nokia X71 mit diesen Punch-Hole-Displays und wird unterstützt. Klasse! Ja. Momentan, also ich glaube bis morgen noch, wenn ihr also jetzt einen Podcast hört, einen Netcast hört, ganz schnell hingehen, wenn ihr die App haben wollt. Die ist nämlich jetzt noch kostenlos. Deswegen habe ich es auch schon in die Line-Community gepostet, damit ihr schon vor der Sendung hier Bescheid wisst, weil das nur noch hier wahrscheinlich nur noch 24 Stunden zu bekommen ist kostenlos. Danach kostet zwar auch nur 59 Cent, aber trotzdem möchte ich nochmal hier euch darauf hinweisen, dass im Moment die App noch kostenlos ist. Battery Ring, Energy Ring, Battery Indicator, so heißt die App ganz genau. Link findet ihr dann eben in den Beschreibungen. Und wenn ihr fragt, habe ich die installiert? Nein, habe ich nicht installiert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich finde die Idee schon super genial. Ja, im ersten Moment war ich auch begeistert davon. Aber ich brauche das jetzt nicht wirklich unbedingt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Akku beim Honor View 20 so lange hält. Das habe ich noch nie gehabt beim Smartphone, wirklich. Ich bin da richtig positiv begeistert. Ich habe 2 Tage immer Akkulaufzeit. Es ist der Hammer, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich den Akku jetzt noch leer kriegen soll. Ja? Ich meine, ich spiele ja viel. Dazu komme ich auch noch bei der App der Woche. Aber dass es dann noch 2 Tage hält, ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Deswegen brauche ich diesen Battery Ring Indicator nicht. Aber wenn ihr es trotzdem haben wollt, einfach auch aus kosmetischen Gesichtspunkten, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu holen. Firefox für Android soll bald ersetzt werden. Jawohl, ihr habt richtig gehört, noch 2 Versionen sollen kommen von Firefox für Android und dann wird Firefox für Android eingestampft. Ja. Meiner Meinung nach war es abzusehen, aber bevor ihr jetzt da Cedar und Mordio schreit, es wird ersetzt werden durch Phoenix. Ja, also eine neue Version sozusagen, eine neue Art von Firefox, wenn man so will. Ja. Dieser neue Phoenix-Browser wird also jetzt massiv weiterentwickelt. Dadurch werden jetzt bereits schon Leute abgezogen vom Firefox-Team, Firefox-Mobile-Team, die jetzt arbeiten an dem Phoenix-System. Und es werden noch 2 Versionen kommen. Danach wird es nur noch Sicherheitsupdates geben. Und das Team wird dann auch komplett eingestellt von Firefox. Und die arbeiten dann alle an Phoenix. Man geht davon aus, dass allerdings, wenn diese Version fertig ist, dass die dann auch umbenannt wird und dass die dann im App Store auch tatsächlich ganz normal unter Firefox Browser wie jetzt auch angeboten wird. Das heißt, im Prinzip merken die Leute das gar nicht, dass jetzt eine neue Version oder eine komplett neue Version kommt. Ja. Sondern es wird einfach geupdatet und fertig. Das halte ich auch für das absolut Vernünftigste, denn ehrlich gesagt wäre das das Ende für Mozilla auf dem Smartphone, wenn die Firefox einfach streichen würden, stattdessen einen Browser nehmen würden, der Phoenix heißt. Das wäre vorbei. Auch die App einfach nicht mehr abzudaten und ein neuer Firefox sozusagen als App einstellen, wird auch nicht gehen. Die Leute würden einfach dann diese alte App bis zum Sankt-Nimmerlandstag nutzen und würden sich dann immer wundern nach ein, zwei Jahren, warum funktionieren dann aktuelle Websites hier nicht mehr gescheit, und dann würden die irgendwann löschen und auf den Chrome-Browser umwechseln. Ja. So sind nun mal die Leute. Aber hier braucht das alles nicht zu passieren. Der Firefox wird einfach ersetzt durch Phoenix, der heißt dann Firefox und wird einfach ganz normal automatisch an die Leute mit dem Update ausgeliefert, so wie das Google auch schon mit anderen Apps gemacht hat. Und hier spricht ja auch gar nichts dagegen. Im Prinzip ist es ja nur ein Update. Es wird die Engine ist im Hintergrund eine andere. Ja. Auch wenn jetzt der Codename eben Phoenix ist, heißt es ja nicht, dass das irgendwie dazu führt, dass jetzt die App umbenannt wird oder dass Firefox nicht mehr existiert. Ja, also es ist ja Gecko View heißt die Oberfläche, und vorher war es einfach Gecko, und da wird noch jede Menge geändert werden. Es wird auch Designänderungen geben, aber die gibt es ja auch jetzt schon beim jetzigen Firefox hin und wieder durch Updates. Also das ist eigentlich alles im grünen Bereich. Keine Panik auf der Titanic. So, jetzt haben wir es schon so spät, jetzt komme ich wieder mal nicht dazu, viel in der Community zu der Community zu sagen. Allerdings, die große Sache mit Linux und Desktop habe ich ja bereits ausführlich, Ausrufezeichen, in der Rios Wochensicht behandelt. Also von daher die Empfehlung, wenn ihr da interessiert seid drauf, Linux versus Windows versus Zukunft, ja, dann, oder versus Gegenwart versus Zukunft, ja, dann könnt ihr in der Rios Wochensicht hier das alles auch nachverfolgen. Eins habe ich allerdings, das war mal wieder eine Sache, und zwar Line Messenger. Da gab es Probleme mit der Nutzung auf verschiedenen Geräten. Warte mal. Ja, genau, das war das hier vom Alexander. Gibt es keine anständigen Messenger mehr? Ich muss mich mal wieder über Messenger ärgern. Und zwar, ich kürze es ein bisschen ab. Ja. Ich wollte dann auf meinem Tablet einen Link aus dem Browser teilen. Normalerweise mache ich das per WhatsApp, da ich damit 99% meiner Kontakte erreichen kann. Aber das geht natürlich nicht, da WhatsApp ja immer nur auf einem Gerät läuft. Also gut, dann Telegram probiert. Das haben ja immerhin auch ein paar Leute. Also Telegram-App gestartet und eine Handynummer eingegeben. Daraufhin riefen sie mich an. Es wurde aber auch angezeigt, dass ich nicht rangehen soll. Sie kümmern sich um alles gut. Es klingelte auf dem Handy und auf dem Tablet. Auf dem Handy kam zusätzlich eine SMS. Das war's. Verifizierung fehlgeschlagen. Ich habe dann den Link per Mail geteilt. 1971 lässt grüßen. Selbst SMS wäre moderner gewesen. Also hier muss ich gleich mal einhaken. Was hast denn du gegen E-Mail? E-Mail ist das Beste, um irgendwas zu teilen, das es gibt. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Warum willst du denn das auf dem Messenger teilen? Wie kommt man auf so eine Idee? Ganz ehrlich, du. Ich mache alles per E-Mail, ja, und das ist cool, ja. Warum sollte ich das anders da machen, ja? Ich weiß, ich habe ja gesagt, ne, nur weil man etwas gemacht hat, weil man es die ganze Zeit gemacht hat, heißt ja nicht, dass man es weitermachen muss. Bin ich absolut dabei. Aber es gibt keinen Grund, das über Messenger zu machen, wo du schon richtig sagst, eben nicht jeder einen Messenger hat oder diesen einen Messenger, den du hast. Ich habe zum Beispiel kein WhatsApp und es wird auch niemals auf mein Gerät kommen. Ja? Sowieso schon wieder veraltetes Ding. Und warum nicht einfach dann den Link teilen mit Mail? Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das ja mit dir selbst geteilt. Was hast denn da dagegen einzuwenden daran, das dann per E-Mail zu machen? Ich meine, klar, du kannst dir auch eine Software installieren. Ich habe ja noch was geschrieben. KDE Connect kann ich dir empfehlen. Da kannst du mit jedem Gerät, auf jedes andere Gerät, alles Mögliche teilen. Nicht nur Links, sondern ganze Dateien verschicken, sogar Geräte fernsteuern. Da ist ein Mauspad drin, eine Multimedia-Fernbedienung, alles, ja, kannst du damit machen. Und funktioniert auf Android, ich glaube auch auf iOS, auf verschiedenen Desktop-Geräten. Alles wunderbar, kein Problem. Aber warum? Warum für einen Link? E-Mail. E-Mail, cool. Und ich glaube, 1971 hat es noch keine E-Mail gegeben in Deutschland. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war noch im Teststadion. Also, nicht übertreiben, gell? So, das wäre 1971 schwer, wenn du den Link auf ein Blatt Papier geschrieben hättest, ja, gut, damals gab es keine Links, aber wenn du dann was auf ein Blatt Papier schreibst, auf den nächsten Briefkasten gehst, an dich selbst adressierst und dann eine Woche später auf den Briefträger wartest, dass er dir den gleichen Brief wieder bringt, wo dann der Text drin steht, den du auf Blatt Papier geschrieben hast. Okay? Cool. Beim zweiten Versuch klappt es dann mit Telegram. Diesmal kam einfach nur eine SMS auf dem Handy an, deren Code ich ins Tablet eintippte. Damit war es verbunden. Okay. Heute wollte ich dann noch Line verbinden. Die SMS kam auf dem Handy an. Ich tippte den Code auf dem Tablet ein und war verbunden. Wunderbar, fast. Das Handy war aber plötzlich getrennt. Also habe ich das Handy wieder verbunden und siehe da, das Tablet war getrennt. Dasselbe Problem wie WhatsApp. Aber, da muss ich auch wieder einfügen, bei Line gibt es doch eine ganz andere Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, wo das Problem da liegt. Also zunächst mal ist ja klar, das ist auch die Quintessenz, ich glaube, ich lese den Rest gar nicht mehr vor, weil die Quintessenz von der Aussage ist eben, es ist telefongebunden, nummergebunden, gerätegebunden, das ist Kacke. Ja? Ist schon klar, nur es ist auch ein Sicherheitsaspekt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert eben mal so nicht. Ja? Wenn das überall erreichbar ist, da muss man schon gewisse Mechanismen einfügen, damit es überhaupt möglich ist. Ja? Unter anderem eine Verifizierung und eine Codeübergabe. Diese kann zum Beispiel bei Line initiiert werden durch das Anmelden. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber in der Line-App gibt es in den Einstellungen, ja, hier muss man gucken bei Profile, ja. Da kann man ja verschiedene, sagen wir mal, eine Line-ID beispielsweise anlegen. Das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und irgendwo genau bei Account kann man auch eine E-Mail-Adresse und ein Passwort einsetzen. Das empfehle ich euch auf jeden Fall. Wenn ihr das nicht gemacht habt und ihr verliert euer Smartphone oder wechselt nur euer Smartphone, sind alle Daten weg. Alle Chats, alles. Ihr werdet es nie mehr wiederbekommen. Das ist technisch nicht möglich. Das ist nämlich der Preis der Sicherheit. Okay, jo, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr allerdings das ohne Probleme transferieren auf ein neues Handy. Aber es ist klar, dass damit dann das andere Gerät deaktiviert wird, wenn ihr ein anderes Gerät in Betrieb nehmt. Das ist einfach die Natur der Sache bei solchen sicheren Messengern. Ja, und es wird hoffentlich auch nie anders funktionieren. Wenn es anders geht, dann können wir uns die ganze Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in die Haare schmieren. Ja, dann brauchen wir das nicht, weil dann gibt es keine Sicherheit. Okay? Und deswegen wird es eben bei diesen Messengern nicht gemacht. Zusätzlich muss ich noch sagen, und da kommen wir wieder zu diesen, was ich schon in der Rios-Wochensicht gesagt habe, mit den digitalen Senioren. Sorry. Bitte, nimm es nicht persönlich, das ist nicht böse gemeint, ja, ich weiß, man kommt immer so, ich rede mich da immer in Rage, aber ich meine das jetzt wirklich nicht böse, ja, aber es ist nun mal so, dass man der Realität ins Auge sehen muss, dass heute die Menschen ein Gerät haben zur Kommunikation und das ist das Smartphone. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, woanders zu chatten als auf meinem Smartphone und deswegen gibt es auch von den Firmen so wenige und so unzufrieden oder so unbefriedigende Lösungen, um das zu bewerkstelligen, weil das kein Szenario ist, das die Mehrheit der Menschen überhaupt noch verlangt. Ich sage ja immer wieder, wir haben ja noch eine gewisse technische Affinität, ja, die wir hier diesen Netcast hören und so weiter, aber für die Leute, für normale Leute ist es vollkommen sinnlos und diese viel genutzten Messenger eben wie WhatsApp, die sind für Leute gedacht, die weder technisch noch sonst irgendwie sich Gedanken machen wollen, die machen ihr Handy an, installieren diese App und dann erscheinen die Kontakte, bum, bum, bum, bum, bum, wer hat alles WhatsApp? Und dann chatten die mit denen fertig. Da stellt sich nicht die Frage, ob ich über den Computer chatten kann. Da stellt sich nicht die Frage, ob ich mit 5 anderen Geräten auch chatten kann. Warum? Und ich kann das sogar auch verstehen, denn seht ihr, ich hab ein Telefon. Ich habe früher diese Faxen gemacht, ja. Da habe ich mein Telefon mit dem Computer verbunden und war ganz stolz und habe es all meinen Kumpels gezeigt, dass ich jetzt über Mikrofon und Lautsprecher über meinen Desktop-Computer telefonieren kann. Die normale Telefonleitung. Alle, boah, Wahnsinn, cool. Und ich auch, stolz wie Oscar, ne? So, hab ich das jemals genutzt? Außer zu Demonstrationszwecken? Nein. Wenn es geklingelt hat, bin ich ans Telefon gegangen, habe den Telefonhörer abgenommen und habe telefoniert. Das ist mir doch viel zu stressig, da an den Computer zu gehen und hier den anzunehmen. Selbst wenn ich gerade am Computer sitze, ja, dann hier rumzufummeln mit der Maus, ja, annehmen und dann die App aufrufen, annehmen. Ja, was soll das? Nein. Dann nehme ich zum Hörer. Boom. Und Leute, das ist bis heute eben auch noch so. Es hat was mit Effektivität zu tun, ja. Manche Leute haben einen Taschenrechner neben dem Computer liegen, ja, und fangen dort an, ihre Kurzrechnungen zu machen, ja, obwohl die sind vor dem Computer, vor dem größten und besten Rechner überhaupt, ja, und trotzdem nehmen sie einen Taschenrechner, der neben dran liegt. Ganz einfach, bis die App aufgerufen haben, die Sachen eingegeben haben, sind die mit dem Taschenrechner schon längst fertig, ja. Und genauso ist es eben auch hier bei den Messengern. Für viele Leute ist es eben gar nicht mal nachzuvollziehen, dass man woanders da chatten will als auf dem Smartphone. Und ich ehrlich gesagt, ich probiere es auch immer wieder. Ich habe mir auch das schöne Plugin installiert von Line im Chrome-Browser und habe gedacht, naja gut, wenn ich längere Texte schreibe, ja, dann ist es gut. Nö, ist nicht gut, weil das ist mir alles zu umständlich. Ich bin beim Smartphone auch relativ schnell. Wenn ich wirklich mal was Längeres schreiben will, dann diktiere ich das. Das geht, die Fehler, die dann eben mal beim Diktieren gemacht werden, was soll's, ne? Aber Leute, das ist eben mal so Convenience, ja, also Einfachheit, und da schnappe ich mir das Smartphone und fange an zu tippen, fertig, egal ob ich auf dem Klo bin oder am Fernseher oder sonst irgendwas, kann ich überall machen, da brauche ich kein anderes Gerät dazu, Ende. Okay, so, und deswegen, das ist der Grund, warum die Firmen sich da auch keine Gedanken mehr drauf machen, für die 2% der User, die dann vielleicht eben auch zusätzlich an mehreren Geräten chatten wollen. Ich verstehe es nicht, du hast doch dein Tablet da und dein Handy hast du doch sowieso immer, du bist doch eh ein Sklave deines Handys. Das hast du doch dabei, ja, dann nutz es doch, auch wenn du am Tablet bist, nutz dein Handy. Ja, kein Problem. Aber es gibt natürlich von Line noch eine Möglichkeit, ganz einfach das auch auf dem Tablet zu nutzen, in den Browser einloggen, dort verifizieren mit dem QR-Code, das musst du sowieso machen, damit du an die Ende-zu-Ende verschlüsselten Chat rankommst, und dann kannst du simultan auf deinem Tablet und auf dem Smartphone Line nutzen, ohne dass es jeweilig sich abmeldet und anmeldet, ja. Also nicht die App installieren, nicht die Line-App auf dem Tablet nutzen, sondern das über den Browser nutzen, und dann funktioniert zumindest das normale Chatten wunderbar, ohne dass du dich ab und anmelden musst. Und es geht auch komfortabel über das Abscannen von QR-Code. In der Line-App gibt es hier eine Funktion, wenn man unten auf More geht, ist oben dieses QR-Code-Zeichen rechts oben, wenn man dann drauf drückt, da muss man nur den QR-Code abscannen, der auf der Webseite von Line eben angezeigt wird, und schon geht es. Ich habe hier dann auch den Link nochmal reingemacht, das ist ein offizieller Blog-Eintrag, da funktioniert es dann auch, und so sollte es dann eben gehen. So ist es. Ich muss mal jetzt gerade gucken, nicht, dass ich eben was Falsches gesagt habe. Genau. Also möglicherweise musst du doch eine App installieren. Das habe ich eben gerade mal gesehen. Ja, übers Mobile-Gerät, da musst du mal gucken. Für Pads gibt es da, glaube ich, eigene Regeln. Chrome-Browser-Plugin kann man ja nicht nutzen auf dem normalen Chrome-Browser im Android-Gerät. Von daher dann eben diese App und dort dann eben per QR-Code verifizieren, einscannen. Das ist hier auf dieser Seite nochmal beschrieben, und schon hast du auf beiden Teilen dann Line. Allerdings, wie gesagt, ist mir viel zu umständlich, ja. Think different war mal ein Werbespruch von einer Firma, und das würde ich auch sagen, tu einfach mal deine sag ich mal, vorgefertigten Wege verlassen und mach's einfach easy. Und dann geht's. So. Dann komme ich jetzt zur App der Woche. Ach Mann, haben wir schon wieder überzogen. Ach Mann, oh, es tut mir wirklich leid. Es ist jedes Mal das Gleiche. Oh, furchtbar. Ich wollte so schön über die App der Woche noch reden. Ich muss es aber wieder kurz machen. Die virtuelle YouTuberin Kizuna Ai hat mich ja in den letzten Wochen schon fasziniert. Die überschwänglichen, fast chaotischen Reviews und YouTube-Shows und Gaming, In-Game-Videos sind einfach phänomenal und ich krieg jedes Mal die Krise beim Schauen, lachmäßig, ja. Richtig cool. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, Mensch, da gibt's ein Special. Gerade mit einem Programmierer einer App, die ist schon relativ etabliert auf dem auf Android. Das war sehr interessant. Und zwar nennt sich die Azure Lane. Ja. Das war mir eigentlich schon ein Begriff, weil das eine Idee auffasst, wo es auch schon Animes und so gab, ja, davon. Und zwar, es handelt sich da um Kriegsschiffe, Zerstörer, Flugzeugträger und, ja, alle möglichen Sorten von Schiffen. Die werden aber dargestellt durch Anime-Girls. Ihr habt richtig gehört, ja, der Zerstörer, Indianapolis ist zum Beispiel ein cooles Anime-Girl. Ja, so ist es. 300 verschiedene Schiffe gibt es, entsprechend 300 fantastische Grafiken. Ja. Und das Special mit Kizuna Ai ist tatsächlich, momentan ist alles im Gewand von dieser virtuellen YouTuberin, das ganze Game. Kizuna Ai bekommt man tatsächlich auch in einer Grundversion sofort freigeschaltet. Man kann die also mit der also in die Schlacht ziehen. Ja. Es ist auch ein Zerstörer. Also Kizuna Ai als Zerstörer ist absolut geniale Idee. Und mit der Original-Synchronsprecherin, ja, das ist, wie gesagt, momentan das ganze Spiel im Design mit Kizuna Ai. Ai steht übrigens auch Ai. Ist AI, ja, bedeutet aber, wenn man zusammenspricht, also Ai, bedeutet es auch Liebe in Japan, ja, cool, ne? Und somit hat man hier momentan auf jeden Fall eine schöne Brücke zu dieser virtuellen YouTuberin geschlagen, aber auch ansonsten war ich von dem Spiel beeindruckt. Ich habe mir das nur wegen Kizuna Ai runtergeladen, ja. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, das ist ja das total geniale Spiel, was es da alles zu beachten gibt. Also irre, mir ist es ja fast schon ein bisschen zu viel, aber durch die tolle Präsentation, ja, kommt man dann doch nicht in eine Art, also in so eine Verwirrung rein, sondern man will trotzdem weitermachen. Also man kann hunderte von Sachen machen. Dutzende von Parameter, zig Arten von Training, wie gesagt, 300 verschiedene Schiffe sammeln. Jedes einzelne Schiff kann aufgewertet werden bis zum Abwinken. Es ist unglaublich. Also man könnte jedes Schiff monatelang aufrüsten. Ja? Man kann diese Mädels, / Schiffe, ja, sogar zum Training schiffen. Schicken, ja. Man kann die in einer WG wohnen lassen, wo sie automatisch quasi ihre Stimmung verbessern, ja. Also die werden dann richtig gefüttert und dürfen nett und luxuriös wohnen. Naja, wie luxuriös, das bestimmt ihr, indem ihr das Zimmer aufwertet. So sieht's aus. Ihr könnt Einrichtungsgegenstände für die Unterkunft kaufen und die Unterkunft aufrüsten, so damit die sich noch besser und schneller erholen und ich weiß gar nicht, was ich alles noch sagen soll darüber. Eigentlich hätte ich jetzt noch eine Stunde gebraucht. So umfangreich sind die Möglichkeiten bei diesem Spiel. Und trotzdem ist das Spielprinzip eigentlich relativ simpel. Man hat mehrere Flotten, die man aufstellen kann. Die muss man taktisch gut positionieren, also die Position auswählen. Man hat im Hintergrund beispielsweise die schweren Kreuzer, die auch dann mit Kanonen beispielsweise entscheidende Schläge vollführen können, während die drei leichten und mittleren Zerstörer vorne eben den direkten Kontakt suchen. Die könnt ihr auch direkt steuern, ja. Und dann eben gegen gegnerische Kriegsschiffe losschlagen können. Es gibt ein toller Story-Modus, ihr könnt allerdings auch dann Spieler gegen Spieler vorgehen. Also ich habe noch nicht mal, ich spiele jetzt ungefähr eine Woche und ich habe das noch nicht mal angekratzt. Noch nicht mal angekratzt, was es möglich ist. Es war noch nicht mal im Multiplayer-Modus. Ich bin noch so begeistert vom Singleplayer-Modus, dass ich noch nicht mal in den Multiplayer-Modus gewechselt bin. Ja, dann habe ich noch nicht mal gesehen. Bis jetzt. Ja. Und entsprechend schon alleine, was man da an taktisches Vorgehen machen kann, ist faszinierend. Natürlich wird es dann nach der ersten Schlacht wird sehr, sehr schnell auch sehr viel härter und schwieriger. Entsprechend muss man natürlich da auch erstmal seine Schiffe aufrüsten, ja, neue Gegenstände und so weiter. Und natürlich wird in dem Spiel auch nicht vergessen, dass ein Schlachtschiff natürlich auch ein geeignetes Kleid haben muss. Ja, genau. Deswegen könnt ihr Outfits für eure Schlachtschiff-Mädels kaufen. Ja, nicht schlecht. Und entsprechend umstylen. Ja, ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber egal. Ich bleibe bei den Standarddingern, die sind richtig cool. Teilweise, okay, bei manchen würde ich vielleicht dann noch ein anderes Kleid holen, damit sie wenigstens etwas anzuziehen haben, die Armen, ja, keine Ahnung, die scheinen immer da Geldmangel zu haben, aber auf jeden Fall, es ist so viel zu machen und die Grafik ist phänomenal, der Sound übrigens super toll. Alleine für dieses Game hat Kizuna Ai ein eigenes Lied geschrieben, das sie auch singt. Direkt im Game, im Menü. Ja, irre. Also die Dimensionen von diesem Spiel sind schon ziemlich episch, das muss ich sagen, was da alles gemacht wird. Und das ist nicht die erste Kooperation, die haben. Die haben auch mit anderen bekannten Anime-Studios beispielsweise Kooperationen schon gehabt. Und das ist wirklich, das hat mir wirklich die Spucke versiegen lassen im Mund. Hammer. Ja. Das Ganze kommt auch noch kostenlos. Man glaubt es kaum. Natürlich, was war auch anders zu erwarten, In-App-Purchases. Und zwar bis zum Abwinken könnt ihr da Sachen kaufen und die sind natürlich auch manchmal richtig happig. Also so ein Kleid für euer Schlachtschiff, das kann auch schon mal umgerechnet zu 10 Euro kosten. Ja? Also das kann passieren. Ne? Aber Moment, Kleid für 10 Euro, das ist ja Discount. Ne? Gut, jedenfalls könnt ihr da Diamanten kaufen, aber ich sag's euch auch immer wieder dazu, wie das aussieht, ohne dass ihr was kauft. Ich bin da kein Fan davon, deswegen nutze ich die Spiele teilweise ziemlich unfair aus, fühle mich auch richtig schlecht dabei, ja. Mach's aber trotzdem. Und kaufe mir eigentlich nur selten was. Vielleicht werde ich mal bei dem Spiel mal das Anfängerset holen, weil das ein ganz gutes Angebot ist. Für 7,99 kriegt man einen Monat lang jeden Tag Goodies und gleich noch 500 Diamanten am Anfang. Das ist ziemlich cool. Und das Spiel hat ja auch so nichts gekostet, wobei das die 7,99 auf jeden Fall wert wären. Also man muss nicht unbedingt was kaufen. Man kommt gut voran und kann langsam und kann auch lange, lange spielen, ohne dass man auch nur einen einzigen Cent echtes Geld ausgibt. Das sei gesagt und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig. Die Games mit In-App-Purchases, wenn die zu aufdringlich sind, ruiniert das ganze Spiel natürlich. Hier ist es keineswegs so, dass es zu aufdringlich ist. Man kann also sehr, sehr, sehr viele Stunden Spielspaß haben, ohne dass man auch nur einen einzigen Cent ausgibt. Und wer das will, kann sicherlich dann auch von einer schnelleren Aufrüstung seiner Chars profitieren. Denn neben unnützen Kleidern gibt es auch noch sehr viele nützliche Sachen, die eben zum Beispiel die Kampfkraft des Schlachtschiffes deutlich erhöhen und ihr dann eben wesentlich einfacher weiterkommt, sowohl im Singleplayer-Modus als auch im Multiplayer-Modus. Azur Lane momentan eben im Kizuna Eye Look und das ist ohne Zweifel diesmal nach den ersten 10 Minuten war klar, das ist App der Woche, denn es kann im Moment keine bessere App geben, zumindest wenn man Spiele mag. Und wenn ich hier eine Punktzahlvergabe hätte, habe ich nicht, aber wenn 10 von 10 Sound, 9 von 10 Grafik, ja, und 9 von 10 Motivation beim Spielen. Eins der besten Mobile Games, das ich bisher gesehen habe. Und ging die ganze Zeit an mir vorbei. Unfassbar. Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Links und Informationen zu dem Game. Könnt ihr auch Kommentare ablassen. Am besten aber in der Line-Community. Dort geht's immer sehr, sehr rund, ja. Und da fasse ich auch gern mal Themen auf, wie ich das heute auch schon sowohl in der Rios Wohnsicht als auch hier gemacht habe. Leider war in dem Fall beides Mal der Alexander das Ziel meiner Ausführungen. Ja, bitte nimm's nicht persönlich. Ja, du hast eben schwierige Themen angesprochen, die durchaus wert sind, das auch zu diskutieren. Das wird übrigens auch in der Line-Community ganz toll gemacht. Da gibt es nämlich durchaus auch andere Meinungen zu diesem Thema und das ist genau. Dafür ist ja auch genau die Community da. Und damit wünsche ich dir und natürlich auch allen anderen Hörern eine schöne Woche. Bleib gesund, halte die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!